Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 27 von Gabelbissen. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr rübergerutscht. Ich persönlich bin's. Und ja, ich würde sagen, beginnen wir ein neues Jahr mit vielen neuen Folgen Gabelbissen. Ich habe lang hin und her überlegt, wie könnte ich denn ein neues Jahr anfangen. Ich habe gedacht, vielleicht eher was Fleischiges oder was Deftiges oder vielleicht doch was Süßes. Hängen geblieben bin ich dann beim Süßen. Und da habe ich mich dann für eine meiner liebsten Mehlspeisen entschieden. Und zwar die Buchteln. Buchteln zählen heutzutage zu den Altwiener Mehlspeisen. Ja, und wie vielleicht so manch einer von euch vermutet, ich habe es ja doch schon das eine oder andere Mal erwähnt, so die meisten Wiener Gerichte haben ihre Ursprünge in Tschechien, genauer gesagt in Böhmen. Das ist auch bei den Buchteln so. Die heutige Buchtel ist stark von der böhmischen Küche beeinflusst. Und Buchteln sind ein Gericht, das auf Germteig basiert. Und das ist übrigens ganz interessant. Der Germteig hat seinen Ursprung bei den alten Ägyptern. Und zwar hat man dort seinerzeit Mehl mit Traubenmost gemischt. Ja, und diese Mischung hat man dann gären lassen. Und bei diesem Gärprozess sind dann wilde Hefen entstanden, sprich wilde Hefekulturen. Ja, und das Ganze war somit eine Art Triebmittel und das hat man dann dem eigentlichen Teig beigemengt und dann Brot gebacken oder was auch immer. Und die Reste hat man noch nicht entsorgt, die hat man aufgehoben und das mehr oder weniger immer weiter kultiviert und kultiviert. Ja, im Laufe der Jahrhunderte hat man dadurch, also nicht in Ägypten, sondern generell, ein relativ breites Spektrum an Hefekulturen züchten können. Natürlich darf man sich das nicht so vorstellen, wie es heute gemacht wird. Damals war das, naja, wie soll man sagen, fast ein bisschen mit Glück behaftet. Sprich, mit Glück hatte man dann neue, bessere Hefekulturen. Aber diese Technik hat sich dann mit der Zeit natürlich immer mehr verfeinert und so konnte man dann gezielt diverse neue Kulturen züchten. Also circa ab dem 18. Jahrhundert haben Brauereien obergäriges Bier gebraut. Ja, und bei obergärigem Bier hat man eine ganz spezielle Hefekultur, eine obergärige Hefe. Aber die kann man auch bei den Backkünsten verwenden. Ja, auch Bäcker können obergärige Hefe verwenden. Und so konnte man dann mehr oder weniger in einer Art Massenproduktion Backhefe verwenden. Und die wurde ursprünglich in Wien dann zum Backen der klassischen Kaisersemmel verwendet. Für Süßspeisen konnte man sie vorerst nicht verwenden, aber mit der Zeit wurde sie dann doch etwas feiner und dann gelang es erstmalig, dass man die Germ auch für Süßspeisen verwenden konnte. Der Vorteil war dann von dieser weitergezüchteten Bierhefe, sie war feiner im Geschmack und war somit nicht so extrem kräftig, sprich man konnte sie auch für feines Gebäck verwenden, also nicht nur für Brote etc. Ja, und das Ganze hängt übrigens, dass der feine Geschmack kommt, mit den Milchsäurebakterien zusammen, die quasi in dieser Hefe enthalten sind. Ja, der Haltbarkeit halber sind die Brauereien dann mit der Zeit auf sogenannte untergärige Hefe umgestiegen, sprich man hat untergärige Biere gebraut, die sie waren oder sind, haltbarer als obergärige Biere. Nur diese Hefe hatte dann für die Bäcker und Konditor einen riesen Nachteil. Tja, ich nehme an, ihr wisst schon, auf was ich hinaus möchte. Sie war nicht mehr zum Backen geeignet. Ja, und so musste man wieder von vorne beginnen und man hat mehr oder weniger eigene Hefe dann fürs Backen gezüchtet. Die war dann wirklich nur rein fürs Backen gedacht. Und erstmalig ein bahnbrechender Durchbruch war im Jahr 1846 und zwar, da hat man nach dem sogenannten Wiener Verfahren erstmalig im großen Stil Backhefe herstellen können. Im Handel heutzutage bekommt man zwei Arten der Germ. Man bekommt auf der einen Seite die frische Germ, das erkennen wir in so einem Würfel. Oder es gibt auch die sogenannte Trockengerm oder Trockenhefe. Das ist meistens in kleinen Säckchen. Das sind so kleine braune, ja, also Kugel, jetzt mal so grob gesagt. Ich persönlich bin ja eher der Fan der frischen Germ, da ich hier meines Erachtens den besseren Teig zusammengebracht habe. Ich kenne aber genügend, die das auch mit Trockenhefe wunderbar hinbringen. Ich hatte da, ich weiß nicht, entweder Pech mit dem Produkt, habe ich was falsch gemacht, kann es euch nicht sagen. Die besten Erfahrungen habe ich halt mit der Frischgerm gemacht. Aber ich werde es natürlich auch wieder mit der Trockenen probieren. Es muss ja auch funktionieren. Ja, zum Germteig, da gibt es ja noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ursprünglich waren nämlich Speisen aus Germteig sogenannte Fastenspeisen. Ja, wir erinnern uns zurück an meine Krapfenfolge. Da habe ich auch erzählt, der heute bekannte Faschingskrapfen war ja eigentlich mal ein Fastengericht. Gleiches gilt übrigens auch für den Christstollen. Auch der war ein Fastengericht, da er zur Adventzeit gegessen wurde. Und ich habe euch ja in der Weihnachtsfolge erzählt, Adventzeit war früher mal eine Fastenzeit. So richtig salonfähig ist aber der Germteig erst so im 18. Jahrhundert geworden. Früher wurde es eher von unter Anführungszeichen einfachem Volk gegessen. Und ab da war dann, konnte man viel mit Germteig machen, wie ich vorher erzählt habe, wegen der obergärigen Hefe. Und da war es dann sehr beliebt im Bürgertum, der Aristokratie, dem Adel etc. Ja, und da hat man dann eben diese Germgebäcke gerne als Nachspeise serviert. Beim, wie vorher gesagt, einfachen Volk unter Anführungszeichen waren Germgerichte aber nach wie vor als Fastenspeise groß im Trend, weil sie einfach sehr, sehr sättigend waren. Somit kann man sagen, ab dem 18. Jahrhundert war der Germteig von bis sehr, sehr beliebt. Ja, und die heutigen bekannten Buchteln, die gehen übrigens auf die Zeit des Biedermeier zurück. Und zwar zur Zeit des Biedermeier war es mehr oder weniger State of the Art, dass man als Adeliger, Adelige sich böhmische Köchinnen nach Wien geholt hat. Weil böhmische Köchinnen immer bekannt dafür, dass sie gut gekocht haben. Ja, und was hat man in Böhmen so gemacht? Hauptsächlich Speisen mit Germ und Erdäpfelteig. Ja, und die ganz ursprüngliche Variante wurde mehr oder weniger so mit nach Wien gebracht, aber die war halt nicht so sehr beliebt und so wurde sie, wie auch viele andere Gerichte, verfeinert. Ja, und mit der Zeit wurde dann das Gericht, soll man sagen, so verfälscht oder verfälscht, so verbessert, dass es ein eigenständiges Gericht wurde. Und somit war die neue Variante und uns bekannte Buchtel geboren. Die Beliebtheit war dementsprechend groß und das brachte natürlich auch findige Geschäftsleute auf den Plan. Und so wurde die sogenannte Ternobuchtel kreiert. Ternobuchtel ist ja im Endeffekt sehr verwandt mit der uns klassisch bekannten Buchtel. Nur hat es ja einen wesentlichen Unterschied. Und zwar anstelle einer Fülle von Marmelade eine Glücksnummer eingebacken. Und das Ganze wurde dann für das Zahlenlotto Terno verwendet. Und das hat mehr oder weniger das Ganze dann noch mehr nach vorgepusht, weil das war sehr beliebt. Ihr könnt euch vorstellen, Glücksspiel geht immer, wie damals, wie auch jetzt. Und somit erreichte die Terno-Buchtel extrem große Beliebtheit. Ja, und der Erfinder wurde dadurch extrem reich. Das war ein sogenannter Herr Nebenhey. Der hat das Ganze erfunden und hat sich dadurch ein nettes Körperlgeld verdienen können. Die Buchtel gibt es natürlich nicht nur in Wien allein, die findet man natürlich in ganz Österreich. Ja, und in der altösterreichischen Küche wird das Gericht auch oft gern als Nudeln oder Dampfnudeln bezeichnet. In Westösterreich und da speziell in Oberösterreich werden Buchteln gerne als Rohrnudeln oder auch Wuchteln bezeichnet. Den Begriff Wuchteln kenne ich persönlich auch von meiner Heimat, also meiner eigentlichen Heimat im Waldviertel. Da werden die Buchteln auch gerne mal Wuchteln genannt. Ach ja, Buchteln ist ja eigentlich ein komisches Wort, oder? Wo das wohl herkommen mag? Tja, wir wissen, das Gericht stammt von böhmischen Köchinnen und somit kommt auch das Wort aus dem Tschechischen. Und zwar vom Buchtitschki oder vom Buchter. Dieses Wort war mehr oder weniger die Basis des eingedeutschten Buchtel. Ja, die Urversion war übrigens nicht gefüllt. Ich habe ja vorher gesagt, sie ist Marmelade gefüllt. Damals wurde das noch nicht gemacht. Es gab auch noch andere Unterschiede. So wurde bei der klassischen Variante ein grobes Roggenmehl verwendet. Heutzutage verwendet man das bei das feinere Weizenmehl. Ja, und was dann noch das Ganze so richtig österreichisch gemacht hat, war die Erfindung der Füllung der Buchtel. Und hier hat man seinerzeit schon auf regionale Füllungen gesetzt und primär wird hier gern Marillenmarmelade verwendet, aber auch eine Zwetschgenmarmelade, der sogenannte Powidl. Powidl, nur kurz zur Erklärung, ist ja auch wieder hier mit böhmischen Wurzeln eine Zwetschgenmarmelade. Das kann man sich so vorstellen, die Zwetschgen werden wirklich stundenlang im eigenen Saft eingedickt. Und dann erhält man eine wirklich wunderbar kräftig schmeckende Marmelade. Optisch jetzt nicht gerade der Knaller schlechthin, aber geschmacklich wirklich top und passt super zu Buchteln oder auch zu den gut allzeit bekannten Germknödeln. Also das kann man sehr vielseitig verwenden. Heutzutage gibt es nicht nur diese zwei klassischen Füllen, nein, da gibt es eine riesen Auswahl bei dieser Speise. Man kann sie süß füllen, es gibt sie pikant gefüllt, es gibt sie deftig gefüllt, es gibt sie leicht gefüllt, man gibt sie aber auch nicht gefüllt. Und bei den süßen Füllungen gibt es wieder zig verschiedene Varianten mit Marillenmarmelade, mit Nussfülle, mit Mohnfülle etc. etc. Und es gibt aber auch leicht regionale Unterschiede zu diesem Gericht. Zum Beispiel gibt es in einem Teil von Niederösterreich die Buchtel mit einem ungesüßten Teig und als Beilage dazu werden zum Beispiel eingebrannte Bohnen gegessen. In Oberösterreich, genauer gesagt im Innviertel, kennt man die Buchtel auf, wie soll man sagen, auf zwei verschiedene Arten. Und zwar gibt es da die roggenen Nudeln, diese Variante wird hauptsächlich an Wochentagen gegessen, und die warzenen Nudeln, dies ist die Variante fürs Wochenende. Unterscheiden sich hauptsächlich, wie man vom Namen her vermuten lässt, in der Variante des Mehls. Sprich, unter der Woche wird Roggenmehl verwendet und am Wochenende wird dann eher zum besseren Weizenmehl gegriffen. Besser jetzt nicht im Sinne von gesünder, besser im Sinne von feiner und vielleicht geschmacklich interessanter für dieses Gericht. Ja, und die Buchteln werden in Oberösterreich auch gerne gemeinsam mit Suppe und Dörrpflaumen gegessen. Und das Ganze wird dann so quasi zur Abendsuppe als Beilage gereicht. Im Tennengau, das ist in Salzburg, ist die Buchtel eine typische Osterspeise. Ja, und die hat da auch so einen bisschen Schutzcharakter. Und zwar sagt man, dass das Essen der Buchtel vor Bauchkrämpfen schützen oder einen bewahren soll. Ja, und zu den Heiligen Drei Königen gibt es übrigens auch einen netten Brauch in dieser Region mit den Buchteln. Und zwar werden da sogenannte Berchtennudeln zubereitet. Und die werden zum Abendessen serviert. Ja, und da wird relativ viel gekocht. Und die Reste, die dabei überbleiben, inklusive Besteck, Teller, Gläser etc., belässt man einfach am Tisch. Ja, und dann geht man zu Bett. Okay, man könnte jetzt sagen, okay, die haben so viel gegessen, da will man nicht mehr wegräumen. Ist ja durchaus verständlich, kann mich ja auch so anschließen. Ich tue es aber nicht, keine Sorge, ich räume immer weg. Nein, nein, das hat mit dem nichts zu tun. Und zwar ist eine, unter Anführungszeichen, Strategie dahinter. Und zwar die Perchten, das sind so böse Gestalten, teufelsähnliche Gestalten, gehen in der Nacht herum und bedrohen mehr oder weniger das Volk. So hat man früher gesagt. Ja, und wenn aber die Perchten entdeckt haben, da gibt es was zu essen, haben sie sich Platz genommen, haben das gegessen und waren somit der Familie, die das Essen übrig gelassen hat, wohlgesonnen und somit hatte man ein gutes Jahr. Ob es wirklich hilft oder nicht, tja, probiert es am besten selbst aus, ich kann es euch nicht sagen. Kommen wir mal jetzt zurück nach Wien, zu unserer bereits erwähnten Wiener Variante. In Wien gelten die Buchteln so quasi als Inbegriff des Wiener Kaffeegebäcks. Und wie ich bereits erwähnt habe, wird es traditionell mit Marillen und Powidl gefüllt. Ja, aber in Wien haben sich dann auch andere Varianten herauskristallisiert. Zum Beispiel nimmt man hier auch gerne den Topfen. Also Topfen ist eine Art Frischkäse. Oder es wird auch gerne Mohn verwendet. Dann kann man aber auch klein geschnittene Früchte reingeben. Ja, oder auch fein gemahlene oder grob gehackte Nüsse. Also wie bereits erwähnt, da gibt es zig Arten, wie man diese Buchteln füllen kann. Ja, und es gibt übrigens auch noch eine ganz spezielle, wie soll man sagen, Unterart der Buchteln. Die werden immer nur ungefüllt serviert, sind aber auch gleichzeitig kleiner als die normalen Buchteln und hören auf den Namen Dukatenbuchtel. Dukatenbuchtel wird jetzt nicht wie die normale Buchtel als Hauptspeise serviert, sondern die kriegt man eher als Dessert. Ja, und wieso Dukatenbuchtel? Das hat einen ganz speziellen Grund, und zwar der Durchmesser, wenn ich jetzt die Buchtel von oben anschauen würde, entspricht in etwa oder so circa der Größe eines Dukaten. Ein Dukat war eine Münze zu Kaiserszeiten. Von der Größe her würde ich sagen, kann man sich das in etwa vorstellen wie, naja, ich würde sagen, eine 2-Euro-Münze kommt circa so hin von der Größe eines Dukaten. Eines ist aber sowohl bei den gefüllten als auch bei den Dukatenbuchteln immer gleich. Und serviert werden die immer mit Vanillesauce oder, ich habe es leider noch nie so bekommen, würde es aber gerne mal probieren, mit einer sogenannten Kanarimilch. Kanarimilch ist ähnlich einer Vanillesauce, nur das Ganze ist im Geschmack vielleicht leicht anders und Hauptunterschied, es ist dünnflüssiger als Vanillesauce, da in der Kanarimilch keine Stärke verwendet wird. Somit dickt das Ganze nicht ein und es ist dünnflüssiger. Wie gesagt, ich habe es noch nie in einem Lokal bekommen. Wenn ich mal die Gelegenheit habe, werde ich das natürlich nachholen. Es interessiert mich einfach sehr, weil ich habe das noch nie so probiert. Ich nehme mal an, jetzt habe ich nicht nur mir persönlich den Mund wässrig geredet. Ich habe jetzt ehrlich gesagt total Lust, jetzt mal eine Riesenportion Buchteln zu essen, sondern auch euch. Ja, und ihr wollt sicherlich wissen, wie macht man denn jetzt Buchteln? Das folgende Rezept, das ich euch beschreiben werde, könnt ihr sowohl für Dukatenbuchteln als auch für gefüllte Buchteln verwenden. Die genauen Unterschiede, wie man was wann macht, das erkläre ich euch dann später im Rezept genauer. Für so circa 4 Portionen oder sagen wir 5 Portionen benötigen wir folgende Mengen. Wir benötigen 500 Gramm Mehl, 100 Gramm Butter, so circa 40 Gramm Zucker, 10 Gramm Vanillezucker, ein Würfel frische Germ, 5 Gramm Salz, ein Viertel Liter Milch, 3 Dotter und wenn ihr die gefüllte Variante macht, Marillenmarmelade oder Powidl. Zunächst einmal müssen wir ein sogenanntes Dampfl ansetzen. Und dazu nehmen wir das ganze Mehl und sieben es in eine schöne große Schüssel hinein. Das ist ganz wichtig, dass wir das sieben, damit wir das nachher besser verarbeiten können. Wobei, ich habe mal so gelesen, nur eine kurze Anmerkung am Rande, das Sieben hat einen ganz speziellen Grund, warum man das seinerzeit gemacht hat. Und zwar wollte man damit Mehlwürmer raussieben. Man konnte ja früher die Lebensmittel nicht so schön lagern, wie wir das heutzutage können. Die Qualität war auch nicht die, die wir heute kennen. Und eben zu vermeiden, dass Mehlwürmer reinkommen, hat man es angeblich gesiebt. Ob es wirklich hundertprozentig stimmt, kann ich nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, wenn man das Ganze siebt, wird der Teig im Nachhinein besser, luftig, lockerer. Probiert das aus, es funktioniert wirklich super. Okay, kommen wir zurück zum Rezept. Habe ich das Mehl reingesiebt, mache ich in die Mitte des Mehls eine Art Grube. Nun nehme ich meine Germ und löse die in einem 8 Liter lauwarmer Milch auf. Und hier passt wirklich auf, dass die Milch nicht zu warm ist. Das Ganze sollte lauwarm sein, so, naja, ich sage mal Handwärme. Hat man nämlich eine zu warme Milch, würde das die Hefekulturen abtöten. Ja, und dann bringt man durch erst recht keinen gescheiten Germteig zusammen. Also nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt, weil wenn es zu kalt ist, dauert es uns zu lange. Und am besten löst ihr das folgendermaßen auf, ihr nehmt die lauwarme Milch und da bröselt ihr dann im Anschluss die Germ hinein und das Ganze wird so lang umgerührt, bis es sich wirklich schön mit der Milch vermengt hat und die ganze Germ sich aufgelöst hat. Wenn wir das haben, gießen wir die ganze Mischung vorsichtig in unsere Mehlgrube hinein. So, und dann nehmen wir noch ein ganz wenig Mehl vom Rand und geben das zu unserer Germ-Milchmischung dazu. Ja, das Ganze lassen wir jetzt schön auf einen warmen Ort aufgehen. Also zuerst ein sauberes Geschirrtuch darüber geben und dann auf einen warmen Ort stellen, damit das mehr oder weniger Dampfel aufgeht. Ideal wäre es zum Beispiel in der Nähe von einem nicht allzu heißen Kachelofen, in der Küche beim Herd in der Nähe. Wenn ihr aber nichts dergleichen habt, könnt ihr auch zum Beispiel euren Backofen auf 50 Grad Ober-Unterhitze aufheizen und das Ganze da reinstellen. Nicht mehr als 50 Grad, 50 Grad habe ich herausgefunden, ist bei meinem Herd zumindest das Maximum. Da geht der Germdeck wunderbar auf oder auch das Dampfel in unserem Fall. Ja, während das Ganze so schön vor sich hin aufgeht, nehmen wir die restliche Milch, dann schmelzen wir die Butter, geben den Zucker und Vanillezucker hinzu und verrühren auch gleichzeitig den Dotter hinein. So, jetzt ist mal wieder an der Zeit, dass wir uns zu unserem Dampfel begeben. Das Ganze soll zu ca. 30 Minuten angemerkt aufgehen und dann kontrollieren wir mal. Sobald man Risse in diesem Dampfel erkennt, kann man davon ausgehen, dass das Ganze schon super aufgegangen ist. Wenn dem noch nicht so ist, lasst es ruhig noch ein bisschen aufgehen, lieber ein bisschen länger als 30 Minuten und dafür einen guten Germdeck bekommen. Wenn der Dampfel soweit ist, geben wir die bereits vorher angefertigte Mischung hinzu, also die Milch mit der Butter etc. und verrühren das Ganze zu einem schönen glatten Teig. Man sagt, man sollte es so lange verrühren und kneten, bis dieser Teig, Blasen wirft. Wenn wir das dann erreicht haben, gehen wir wieder unser Küchentuch drüber und stellen das Ganze wieder an einen warmen Ort. Und da kann ich jetzt euch keine so genaue Zeitangabe geben, das hängt ganz davon ab, wie gut das Dampfel war, wie die Raumtemperatur etc. ist. Auf jeden Fall, wir sollten so lange warten, bis unser Teig die doppelte Größe erreicht hat. Wenn wir das haben, nehmen wir den Teig aus der Schüssel heraus, kneten ihn einmal durch und dann formen wir das Ganze zu einer Kugel. Kommt wieder in die Schüssel zurück und das lassen wir wieder erneut aufgehen. Beim Durchkneten achtet bitte darauf, dass ihr den Teig nicht zu sehr zusammenknetet. Also nicht, dass ihr ihn ganz klein macht. Beim Durchkneten geht es nur darum, dass man die zu großen Luftblasen mehr oder weniger aus dem Teig hinausbekommt, damit es einfach feiner wird. Ja, wir geben die Kugel, wie gesagt, wieder in unsere Schüssel zurück, geben wieder unser Küchentuch darüber und dann lassen wir es noch einmal aufgehen. Und zwar so circa bis die Größe ein Drittel gewachsen ist. So, und jetzt, wenn wir das erreicht haben, holen wir unseren Teig wieder zurück, geben ihn auf eine bemehlte Arbeitsfläche und tun das Ganze dann mit einem Nudelwalker schön ausrollen. So, und jetzt kommt es zum ersten Unterschied. Wenn ihr jetzt Dukatenbuchtel machen möchtet, geht ihr wie folgt vor. Und zwar stecht ihr ca. 3 cm große Kreise aus. Am besten, so meine Erfahrung, kann man das mit Gläsern machen, die so ca. 3 cm groß sind. Da kann man das wirklich toll ausstechen. Wenn ihr aber jetzt sagt, okay, ich mache lieber gefüllte Buchteln, dann müsst ihr auch hier Kreise ausstechen, nur die sollten dann einen Durchmesser von ca. 6 cm Größe haben. Bei den Dukatenbuchteln nehmen wir nachher unsere kleineren Kreise, schlagen die mehr oder weniger zusammen und formen dann eine Kugel daraus. Bei den normalen Buchteln geht es ähnlich. Doch bevor ich das Ganze zusammenschlage, platziere ich in der Mitte meine Füllung. Also die Marillenmarmelade oder den Powidl. Wenn ich das gemacht habe, schlage ich es wieder zusammen und forme eine ganze Kugel daraus. Wenn wir das alles erledigt haben, nehmen wir eine Auflaufform. Die sollte eher ein bisschen höher sein. Das ist hier wichtig. Und die wird mal mit Butter oder Margarine, was ihr nehmen wollt, ausgefettet. Und dann, wenn ich das gemacht habe, nehme ich meine Buchteln und setze die nebeneinander in die Form hinein. Und dabei solltet ihr darauf achten, dass die wirklich ganz eng aneinander liegen. Also nicht so eine Buchtel, dann ein Zentimeter Platz, die nächste Buchtel. Die müssen wirklich Wand an Wand aneinander liegen, so quasi dicht gedrängt. Wenn wir dann alles platziert haben, geben wir über die Auflaufform wieder ein Küchentuch und lassen das Ganze noch einmal aufgehen. Und zwar so lange, bis wir die doppelte Größe erreicht haben. In der Zwischenzeit, während das aufgeht, können wir unseren Backofen mal auf 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze aufwärmen. Sobald die Buchteln aufgegangen sind, können wir dann die ganzen in den Ofen reinschieben und einmal den ersten Step backen. Und zwar sollte das so lange passieren, bis die Buchteln, naja, so leicht goldbräunlich oben sind. Nicht so dunkel, es ist wirklich wichtig, dass das Ganze nur leicht goldbraun gebacken ist. Von der Zeit her, ja, das variiert jetzt von eurem Backofen. Das kann sein, dass es noch 20 Minuten ist, es kann auch sein, dass es schon früher ist oder auch etwas später. Am besten ist es hier wirklich darauf zu achten, wie die Kruste oben ist, leicht goldbraun. Wenn wir das haben, bestreichen wir das Ganze mit zerlassener Butter. Also richtig schön mit zerlassener Butter bestreichen. Und dann kommt es wieder in den Backofen. Und dann erhöhen wir auch gleichzeitig die Temperatur, und zwar auf 200 Grad Celsius. Und bei dieser Temperatur lassen wir das Ganze fertig backen, bis wir wirklich eine schön goldbraune Kruste oben erreicht haben. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr die Buchteln auch schon servieren. Wie bereits erwähnt, klassischerweise mit einer Vanillesauce dazu. Aber ist auch, wenn man das nicht so mag, kein Problem, wenn man zum Beispiel einen Kaffee dazu trinkt oder einen Kakao, einen Tee. Das ist dann eurem Geschmack voll und ganz überlassen. Und Buchteln kann man übrigens auch wunderbar kalt essen. Die sind nicht nur warm ein Gedicht, wie ich finde, sondern auch kalt finde ich total gut, mal zu einem Kaffee dazu, wenn man wandern geht, so als kleine Süßspeise, als Dessert. Ja, einfach traumhaft, egal warm oder kalt. Also durch das ganze Herumreden jetzt vom Rezept und dem Historischen habe ich jetzt echt riesige Lust auf Buchteln bekommen. Ich glaube, die könnte es die Woche dann bei uns auch wieder mal geben. Ich hoffe, ich konnte auch dem einen oder der einen oder anderen von euch Lust auf Buchteln machen. Sollte es noch Fragen geben, Anregungen etc., im Abspann hört ihr, wie ihr mich kontaktieren könnt. Ich wünsche euch somit viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Sendung. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei up.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.